C2A. Hallo Schwester Silvia, wer ist denn von euch für den Herrn Zwingler zuständig? Herr Zwingler? Die Neuaufnahme in der 14? Ja, bekommt morgen eine Knie-Tap. Helena! Ja? Herr Zwingler in der 14 ist doch dein Patient, oder? Ja, wieso? Der Dr. Luno will was von dir. Komme! Hallo, was ist denn los? Hallo Helena, ich wollte wissen, ob Sie Herrn Zwingler schon aufgenommen haben. Mache ich gleich. Er wollte erst in Ruhe seine Sachen auspacken. Ist was mit ihm? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, dass bei ihm ein dicker Infekt im Anmarsch ist und er versucht, das runterzuspielen.